Das Wort hat der Abgeordnete Welt. Meine Damen und Herren, der außenpolitischen Forderung deutscher Gleichberechtigung, die der Herr Reichskanzler erhoben hat, stimmen wir Sozialdemokraten umso nachdrücklicher zu, als wir sie bereits von jeher grundsätzlich verfochten haben. Ich darf mir wohl in diesem Zusammenhang die persönliche Bemerkung gestatten, dass ich als erster Deutscher vor einem internationalen Forum auf der Berner Konferenz am 3. Februar des Jahres 1919 die Unwahrheit von der Schuld Deutschlands am Ausbruch des Weltkrieges entgegengetreten bin. Nie hat uns irgendein Grundsatz unserer Partei daran hindern können oder gehindert, die gerechten Forderungen der deutschen Nation gegenüber den anderen Völkern der Welt zu vertreten. Der Herr Reichskanzler hat auch gestern in Potsdam einen Satz gesprochen, den wir unterschreiben. Er lautet: Aus dem Aberwitz der Theorie von ewigen Siegern und Besiegten kam der Wahnwitz der Reparationen und in der Folge die Katastrophe der Weltwirtschaft. Dieser Satz gilt für die Außenpolitik, für die Innenpolitik gilt er nicht minder. Auch hier ist die Theorie von ewigen Siegern und Besiegten, wie der Herr Reichskanzler sagte, ein Aberwitz. Das Wort des Herrn Reichskanzlers erinnert uns aber auch an ein anderes, das am 23. Juli 1919 in der Nationalversammlung gesprochen wurde. Da wurde gesagt: Wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht ehrlos. Gewiss, die Gegner wollen uns an die Ehre. Daran ist kein Zweifel. Aber dass dieser Versuch der Ehrabschneidung einmal auf die Urheber selbst zurückfallen wird, da es nicht unsere Ehre ist, die bei dieser Welttragödie zugrunde geht, das ist unser Glaube bis zum letzten Atemzug. Das steht in einer Erklärung, die eine sozialdemokratisch geführte Regierung damals im Namen des deutschen Volkes vor der ganzen Welt abgegeben hat, 4 Stunden bevor der Waffenstillstand abgelaufen war, um den Weitervormarsch der Feinde zu verhindern. Zu dem Ausspruch des Herrn Reichskanzlers bildet jene Erklärung eine wertvolle Ergänzung. Aus einem Gewaltfrieden kommt kein Segen, im Innern erst recht nicht. Eine wirkliche Volksgemeinschaft lässt sich auf ihn nicht gründen. Ihre erste Voraussetzung ist gleiches Recht. Mag sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen der Polemik schützen, mag sie Aufforderungen zu Gewalttaten und Gewalttaten selbst mit Strenge verhindern. Das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und unparteiisch geschieht und wenn man es unterlässt, besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht. Damit ist die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht. Kritik ist heilsam und notwendig. Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muss sich umso schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt. Meine Damen und Herren, die Zustände, die heute in Deutschland herrschen, werden vielfach in krassen Farben geschildert. Wie immer in solchen Fällen fehlt es auch nicht an Übertreibungen. Was meine Partei betrifft, erkläre ich hier, wir haben weder in Paris um Intervention gebeten, noch Millionen nach Prag verschoben, noch übertreibende Nachrichten ins Ausland gebracht. Solchen Übertreibungen entgegenzutreten, wäre leichter, wenn im Inland eine Berichterstattung möglich wäre, die Wahres vom Falschen scheidet. Noch besser wäre es, wenn wir mit gutem Gewissen bezeugen könnten, dass die volle Rechtssicherheit für alle wiederhergestellt sei. Diese Möglichkeit zu geben, das, meine Herren, liegt bei Ihnen. Die Herren von der Nationalsozialistischen Partei nennen die von Ihnen entfesselte Bewegung eine nationale Revolution. Nicht eine nationalsozialistische. Das Verhältnis Ihrer Revolution zum Sozialismus beschränkt sich bisher auf den Versuch, die sozialdemokratische Bewegung zu vernichten. Spät kommt ihr, doch ihr kommt. Die schönen Theorien, die Sie, Herr Abgeordneter, soeben hier verkündeten, sind der Weltgeschichte etwas zu spät mitgeteilt worden. Vielleicht hätten diese Erkenntnisse praktisch angewendet vor Jahren die weitere Klage von Ihnen heute erspart. Sie erklären, dass die Sozialdemokratie unser außenpolitisches Programm unterschreibt, dass sie die Kriegsschuldlüge ablehnt, dass sie gegen die Reparationen sich wendet. Und nun erhebe ich nur die eine Frage. Wo war dieser Kampf in der Zeit, in der Sie die Macht in Deutschland hatten, denn gewesen? Sie hatten einst die Möglichkeit, dem deutschen Volk das Gesetz des inneren Handels vorzuschreiben. Sie haben es auch auf anderen Gebieten gekonnt. Es wäre genauso möglich gewesen, der deutschen Revolution, die von Ihnen mit ausging, denselben Schwung und dieselbe Richtung zu geben, wie einst Frankreich seiner Erhebung im Jahr 1870 gegeben hat. Es wäre in Ihrem Ermessen gewesen, die deutsche Erhebung zu einer wirklich nationalen zu gestatten. Und Sie hätten das Recht gehabt, wenn die Fahne der neuen Republik dann nicht siegreich zurückgekommen wäre, immerhin zu erklären, wir haben das Äußerste getan, um diese Katastrophe durch den letzten Appell an die Kraft des deutschen Volkes abzuwenden. In der Zeit, da mieden Sie den Kampf, den Sie heute in Worten plötzlich damit mitteilen wollen. Sie sagen, dass wehrlos nicht ehrlos ist. Nein, das braucht es nicht zu sein. auch wenn wir wehrlos sein müssen. Ich weiß, wir würden nicht wehrlos sein. Ich glaube, unsere Bewegung war dank der Unterdrückung durch ihre Partei jahrelang wehrlos gemacht worden. Ehrlos sind wir nie gewesen. Dass wir den Geist dem deutschen Volk einimpfen werden, der es auch bei seiner heutigen Wehrlosigkeit sicherlich Abgeordneter nicht ehrlos sein lassen wird. Auch hier lag es ja an Ihnen, die Sie 14 Jahre lang fast die Macht besetzt hatten, dafür zu sorgen, dass dieses deutsche Volk der Welt das Beispiel einer Ehre gegeben hätte. Es lag an Ihnen, dafür zu sorgen, dass wenn schon die äußere Welt uns unterdrückt, die Art, in der das deutsche Volk diese Unterdrückung entgegennimmt, dann aber wenigstens eine würdige ist. Sie hatten die Gelegenheit, gegen all die Erscheinungen der Entwürdigung unseres Volkes aufzutreten, der Landesverrat. Da konnte von Ihnen genauso beseitigt werden, wie er von uns beseitigt werden wird. Oh! Sie haben kein Recht, diesen Spruch überhaupt auf sich zu beziehen. Denn dann hätten Sie damals in dieser Stunde, da jede deutsche Revolution, jeder Hochverrat in Tateinheit Landesverrat sein musste, da hätten Sie damals nicht zu dieser Handlung auch nur indirekt Ihre Hand bieten dürfen. Und Sie hätten vermeiden müssen, dass man dann dem deutschen Volk auf Wunsch und Befehl des Auslands eine neue Verfassung aufoktroyierte. Denn das ist nicht ehrenvoll, sich vom Feinde seine innere Gestaltung aufzwingen zu lassen. Und sie hätten damals weiter sich zur deutschen Trikolore bekennen müssen und nicht zu einer Farbe, die der Feind in Flugblättern in unsere Gräber rumbringt. Weil man gerade in einer Zeit der Not und Unterdrückung durch den Gegner erst recht seinen Stolz zeigen muss und sich erst recht bekennen muss zu seinem Volk, zu seinem Symbol. Und sie hätten dann die Gelegenheit gehabt, selbst wenn die Umwelt uns gezwungen hätte, das alles preiszugeben, was uns früher hoch und heilig war. Sie hätten dann Gelegenheit gehabt, in der inneren Ausführung aber die nationale Ehre der Welt gegenüber in Erscheinung treten zu lassen. Sie haben dafür kein Verständnis gehabt. Sie sagen, gleiches Recht, so wie wir es nach außen wünschen, so auch nach innen. Für dieses gleiche Recht, Herr Abgeordneter, haben wir 14 Jahre gekämpft. Jawohl. Für dieses gleiche Recht des nationalen Deutschlands Ihnen gegenüber. 14 Jahre haben Sie das nicht gekannt. Reden Sie heute nicht von gleichem Recht. Das ist doch... Man soll nicht einen Besiegten vogelfrei erklären. Nun, Herr Abgeordneter, vogelfrei sind wir gewesen, solange Sie die Macht hatten. Ja. Sie reden von Verfolgungen. Ich glaube, es sind wenige unter uns, die nicht die Verfolgungen ihrer Seite im Gefängnis büßen mussten. Es sind wenige unter uns, die nicht die Verfolgungen ihrer Seite an den tausendfältigen Schikanen, an der tausendfältigen Unterdrückung zu spüren bekommen haben. Und außer uns hier, da weiß ich, eine Schar von Hunderttausenden, die einem System der Verfolgung ausgesetzt waren, das entwürdigend, geradezu niederträchtig sich oft an ihnen ausließ. Sie scheinen ganz vergessen zu haben, dass man uns jahrelang die Hände sogar herunterriss, weil die Farbe die Farbe. Bleiben Sie jetzt nur im Bereich der Wirklichkeit. Aus Ihren Verfolgungen sind wir gewachsen. Sie sagen weiter, dass die Kritik heilsam sei. Gewiss, wer Deutschland liebt, mag uns kritisieren. Wer eine Internationale anbietet, kann uns nie kritisieren. Diese Zitate noch nicht zu Gesicht gekommen, sondern damals hat man unsere Presse verboten und verboten und wieder verboten, unsere Versammlungen verboten und uns das Reden verboten und mir das Reden verboten, jahrelang. Und jetzt sagen Sie, Kritik ist heilsam. Dass die Welt am Ende auch unwirkliche Tatsachen erfährt über die Zustände in Deutschland. Scheinen also zu beklagen, dass man der Welt mitteilt, jeden Tag würden so an den israelitischen Friedhöfen in Berlin zerstückelte Leichname abgeliefert. Es beklemmt sie das. Sie möchten so gerne der Wahrheit die Ehre geben. Oh, Herr Abgeordneter, Ihre Partei mit Ihren internationalen Beziehungen müsste spielend leicht sein, die Wahrheit über diese Beziehungen sofort richtig zu stellen. Und nicht nur das, ich lese in diesen Tagen die Zeitungen, Ihre eigenen sozialdemokratischen Bruderparteien in Deutsch-Österreich. Niemand hindert Sie, dorthin Ihre Erkenntnis der Wahrheit zu verbreiten. Ich werde neugierig sein, inwieweit die Kraft Ihrer internationalen Bindungen auch hier wirksam wird. Ich darf, wollen Sie mich bitte sprechen lassen, ich habe Sie nicht unterbrochen. Ich habe Ihre Zeitungen im Saargebiet gelesen, Herr Abgeordneter. Und dieses Blatt treibt nichts anderes als dauernden Landesverrat an Deutschland. Versucht dauernd dem Ausland gegenüber Deutschland zu belasten. Mit Lügen unser Volk von der Welt in eine schiefe Lage zu bringen. Sie sagen, die mangelnde Rechtssicherheit. Meine Herren der Sozialdemokratischen Partei, ich habe die Revolution ja auch im Jahr 1918 gesehen. Ich muss schon wirklich sagen, wenn wir nicht das Gefühl für das Recht hätten, dann wären wir nicht hier und Sie säßen auch nicht da, das kann ich. sich gegen die gewendet, die ihnen nichts getan hatten. Wir beherrschen uns, gegen die uns zu wenden, die uns 14 Jahre lang gequält und gepeinigt haben. Sie sagen, die nationalsozialistische Revolution habe nichts mit Sozialismus zu tun, sondern der Sozialismus bestünde nur darin, dass man die einzige Trägerin des Sozialismus in Deutschland, die SPD, verfolge. Sie sind wehleidig, meine Herren, und nicht für diese heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen, was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier. Und geduldig hörte man Ihren Redner an. Sie reden von Verfolgungen. Wer hat Sie denn bisher verfolgt? Sie sagen, Sie seien aber der einzige Träger doch des Sozialismus. Sie sind der Träger jenes geheimnisvollen Sozialismus gewesen, den das deutsche Volk in der Wirklichkeit niemals zu sehen erhielt. Sie reden heute von ihren Leistungen und von ihren Taten, erzählen, was alles sie beabsichtigten. An den Früchten soll man sie auch erkennen. Und die Früchte, die zeugen gegen sie, wenn das Deutschland, das sie in 14 Jahren zeugten, das Spiegelbild ihres sozialistischen Wollens ist, dann, meine Herren, geben Sie uns gefälligst 4 Jahre Zeit, um Ihnen das Spiegelbild unseres Wollens vorzuzeigen. Sie sagen, Sie wollen nun den Reichstag ausschalten, um die Revolution fortzusetzen. Meine Herren, dazu hätten es wir nicht nötig gehabt, erstens zu einer Wahl zu schreiten, noch diesen Reichstag heute einzuberufen, noch diese Vorlage hier einbringen zu lassen. Den Mut, uns auch anders mit Ihnen auseinanderzusetzen, den hätten wir, wahrhaftiger Gott, gehabt. Ja. Weiter, dass die Sozialdemokratie auch von uns nicht weggedacht werden kann, weil sie die Erste war, die diese Plätze hier freimachte für das Volk, für die arbeitenden Menschen und nicht nur für Barone oder Grafen. In Zeiten ihren Freund Grischinski belehrt. Warum nicht ihre anderen Freunde Braun und Severin, die jahrelang mir vorwarfen, ich sei doch nur ein amtsreicher Geselle. Jahrelang auf Plakaten das druckten. Jetzt rechnet der Kanzler ab. Und endlich mir sogar drohten mit der Hundepeitsche mich aus Deutschland. Ja. Dem deutschen Arbeiter werden wir Nationalsozialisten von jetzt ab die Bahn freimachen zu dem, was er fordern und verlangen kann. Wir Nationalsozialisten werden seine Fürsprecher sein. Sie, meine Herren, sind nicht mehr benötigt. Weiter, dass nicht die Macht entscheidend sei, sondern das Rechtsbewusstsein. Dieses Rechtsbewusstsein haben wir 14 Jahre lang in unserem Volk zu erwecken versucht. Und es ist durch uns erweckt worden. Allerdings, ich glaube nun einmal, aus den eigenen politischen Erfahrungen, die ich mit Ihnen gemacht habe, dass das Recht allein leider noch nicht genügt. Man muss auch die Macht besitzen. Und verwechseln Sie uns nicht mit einer bürgerlichen Welt. Sie meinen, dass Ihr Stern wieder aufgehen könnte. Meine Herren, der Stern Deutschlands wird aufgehen und Ihre wird sinken. Sie sagen, dass Sie nicht gebrochen worden seien. In der Zeit der Sozialistengesetzgebung, das war die Zeit, da die deutsche Arbeiterschaft in Ihnen noch etwas anderes sah, als was Sie heute sind. Warum aber haben Sie diese Erkenntnis denn vergessen uns gegenüber? Was im Völkerleben morsch, alt und gebrechlich wird, das vergeht und kommt nicht wieder. Auch Ihre Stunde hat geschlagen. Und nur weil wir Deutschland sehen und seine Not und die Notwendigkeiten des nationalen Lebens, appellieren wir in dieser Stunde an den Deutschen Reichstag, uns zu genehmigen, was wir auch ohne dem hätten nehmen können. Des Rechtes wegen tun wir es, nicht weil wir die Macht überschätzen, sondern weil wir mit denen, die am Ende vielleicht von uns heute getrennt, aber doch irgendwo auch an Deutschland glauben, als uns vielleicht dann leichter finden können. Denn ich möchte nur nicht in den Fehler verfallen, Gegner bloß zu reizen, statt sie entweder zu vernichten oder zu versöhnen. Ich möchte denen, die am Ende vielleicht auf anderen Wegen auch mit ihrem Volk empfinden, ich möchte denen die Hand reichen und möchte nicht einen ewigen Krieg ansagen. Nicht aus Schwäche, sondern aus Liebe zu meinem Volk und um diesem deutschen Volk all das zu ersparen, was in dieser Zeit der Kämpfe mit zugrunde geht. Sie wollen mich aber da niemals missverstehen. Die Hand gebe ich jedem, der sich für Deutschland verpflichtet. Und ich kenne nicht an das Gebot einer Internationale. Ich glaube, dass Sie für dieses Gesetz nicht stimmen, weil Ihrer innersten Mentalität nach die Absicht Ihnen unbegreiflich ist, die uns dabei beseelt. Ich glaube aber, dass Sie das nicht tun würden, wenn wir das wären, was heute Ihre Presse im Ausland über uns verbreitet. Und ich kann Ihnen nun sagen, ich will auch gar nicht, dass Sie dafür stimmen. Deutschland soll frei werden, aber nicht durch dich.